Good morning. Guten Morgen. We did not finish verse 15 yesterday. Gestern haben wir Vers 15 nicht abgeschlossen. Because Paul puts in a phrase there that has become a mark of my own life. Paulus schrieb dort einen Satz, der ein Merkmal meines eigenen Lebens geworden ist. Look what he says. Schau, was er sagt. And always be thankful. Und seid immer dankbar. Reinhard, how can he say always be thankful? Reinhard, wie kannst du sagen, dass man immer dankbar sein soll? He doesn't know what I go through. Er weiß nicht, was ich durchmache. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I have personally never met anybody. Ich habe persönlich noch niemanden getroffen, who has suffered more than the Apostle Paul suffered. Der mehr gelitten hat als der Apostel Paulus. So Paul did not have a life that was so wonderful and easy and never any problems. Paulus hatte also kein Leben, das so wunderbar und einfach war und nie Probleme bereitete. You know, Paul wrote a whole bunch of letters from prison. Paulus schrieb ein ganzes Bündel an Briefen aus dem Gefängnis. Think about this. Denk darüber nach. And Paul wrote from prison so many things like to be thankful. Und Paulus schrieb aus dem Gefängnis so viele Dinge, wie zum Beispiel dankbar zu sein. To always rejoice. Und sich immer zu freuen. So Paul did not say always be thankful because life is so wonderful and the finished work of the cross is making our life happy. Paulus hat also nicht gesagt, dass du immer dankbar sein sollst, weil das Leben so wunderbar ist und das vollbrachte Werk am Kreuz unser Leben glücklich macht. Look, schau. If you, I wish I could get people to really understand this truth. Ich wünschte, ich könnte die Menschen dazu bringen, diese Wahrheit wirklich zu verstehen. Let's say you're going through really, really, really difficult circumstances right at this moment. Sagen wir, du gehst gerade jetzt durch eine wirklich schlimme Zeit. You tell me, what will change if you were unthankful? Sag mir, was sich ändern würde, wenn du undankbar wärst. Is it gonna make your circumstance better? Wird es deine Umstände verbessern? Is it gonna make you feel better? Wirst du dich dadurch besser fühlen? Listen, the only thing that I know that unthankfulness does is make everything worse. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Undankbarkeit alles noch schlimmer macht. If this would not be in the Word of God in the Bible, wenn das nicht im Wort Gottes in der Bibel stehen würde, I still think it's one of the best advice that anybody could have. Würde ich es trotzdem für einen der besten Ratschläge halten, die man bekommen kann. So, on top of this being what God is telling us to do, it's just a smart thing to do. Es ist nicht nur das, was Gott uns aufträgt, es ist auch eine kluge Entscheidung. What happens if you are always thankful? Was passiert, wenn du immer dankbar bist? Well, first of all, your focus changes. Zunächst einmal ändert sich dein Fokus. If you put your focus on your difficult circumstances, they will get worse, at least in your perception. Wenn du deinen Fokus auf deine schwierigen Umstände legst, werden sie zumindest in deiner Wahrnehmung schlimmer. If things are already bad, why would I want to make them worse? Wenn die Dinge bereits schlecht sind, warum sollte ich sie dann noch schlechter machen wollen? Doesn't even make sense. Das macht keinen Sinn. But the moment I have this attitude of I will always be thankful, in dem Moment, in dem ich diese Einstellung habe, dass ich immer dankbar sein werde, my focus changes, and when my focus changes, my perception changes. Ändert sich mein Fokus und mit dem Fokus ändert sich auch meine Wahrnehmung. So once I have a different perception, I can now also find the solution. Wenn ich eine andere Wahrnehmung habe, kann ich jetzt auch eine Lösung finden. You know, I found that unthankful people never see the solution that's so obvious to other people. Ich habe festgestellt, dass undankbare Menschen nie die Lösung sehen, die für andere Menschen offensichtlich ist. You know, because suddenly you are stuck. Denn plötzlich steckst du fest. Think of the people of Israel. Denk an die Menschen in Israel. They were unthankful when they were in Egypt. Sie waren undankbar, als sie in Ägypten waren. Then they were unthankful when they were out of Egypt. Dann waren sie undankbar, als sie aus Ägypten herauskamen. Then they were unthankful when they stood at the promised land. Dann waren sie undankbar, als sie im verheißenen Land standen. So their whole heart was stuck in negativism. Ihre Herzen steckten also voll im Negativen fest. Reinhard, how can I be thankful if circumstances are so bad? Reinhard, wie kann ich dankbar sein, wenn die Umstände so schlecht sind? Well, if it's not good enough for you that your perception will change and your focus will change. Wenn es dir nicht reicht, dass sich deine Wahrnehmung und dein Fokus ändern werden. I can tell you something else. Kann ich dir etwas anderes sagen? Unthankfulness is a sign of unbelief. Thankfulness is a sign of true biblical faith. Undankbarkeit ist ein Zeichen von Unglauben. Dankbarkeit ist ein Zeichen von wahrem biblischem Glauben. What happens If I would honestly believe in my heart, was passiert, wenn ich wirklich in meinem Herzen glauben würde, that absolutely everything, including my present difficult situation, dass absolut alles, auch meine derzeitige schwierige Situation, works something very good for me, etwas sehr Gutes für mich bewirkt, what would happen? Was würde dann passieren? The moment I believe that, I will be thankful for difficult situations. In dem Moment, in dem ich das glauben würde, wäre ich dankbar für schwierige Situationen. You know, I don't believe that the Christian approach to suffering should be to just endure it. Ich glaube nicht, dass die christliche Herangehensweise an das Leid darin bestehen sollte, es einfach zu ertragen. You know, I don't think this kind of approach makes any sense. Ich glaube nicht, dass diese Art von Ansatz sinnvoll ist. I believe the Christian approach needs to be to use suffering. Ich glaube, die christliche Herangehensweise sollte darin bestehen, Leiden zu nutzen. The bitterest tree in the whole universe, the cross, became the sweetest tree, the redemption of mankind. Der bitterste Baum im ganzen Universum, das Kreuz, wurde der süßeste Baum der Erlösung für die Menschheit. So think about this. Also denk darüber nach. Whatever I walk through at any moment in my life, was auch immer ich in meinem Leben durchmache, always has the potential for me to use it in a wonderful way. Hat immer das Potenzial, dass ich es auf wunderbare Weise nutzen kann. Now, when I become thankful always, my perception changes. I walk through it completely differently. Wenn ich immer dankbar bin, verändert sich meine Wahrnehmung und ich gehe ganz anders damit um. I remember when I was walking through a very, very difficult time years ago. Ich erinnere mich, als ich vor Jahren durch sehr, sehr schwere Zeiten ging. And the Lord literally said to me, und der Herr wortwörtlich zu mir sagte, if you can praise me in this situation and be thankful, I will then use you to bring other people out of the same prison that you're stuck in right now. Wenn du mich in dieser Situation loben kannst und dankbar bist, werde ich dich dafür benutzen, um andere Menschen aus demselben Gefängnis zu befreien, in welchem du gerade steckst. And he did. Und das tat er. So look. Also schau. Why not use your circumstances, but you will never use them until you learn to be thankful always? Warum nutzt du deine Umstände nicht, aber du wirst sie nie nutzen, wenn du nicht lernst, immer dankbar zu sein? Maybe your circumstances will not change when you are thankful. Vielleicht werden sich deine Umstände nicht ändern, wenn du dankbar bist. But you will change. Aber du wirst dich ändern. And you changing is much more important than your circumstances. Und deine Veränderung ist viel wichtiger als deine Umstände. That's why Paul could say, always be thankful. Deshalb konnte Paulus sagen, seid allezeit dankbar. It was the same Paul who also said, es war derselbe Paulus, der auch sagte, I consider, ich bin überzeugt, that the temporary short sufferings, dass die vorübergehenden kurzen Leiden, are nothing, nichts sind, compared to the glory that awaits me, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die mich erwartet. Thankfulness changes the focus, which changes your perspective, which makes you walk better through your circumstances. Dankbarkeit verändert den Fokus, was die Wahrnehmung verändert, was dich besser durch die Umstände gehen lässt. So let's be thankful. Lasst uns dankbar sein. And tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.